bisschen finden, ich versteh sie nicht. Ungläubiges Starren und ein stumpfes Gesicht. Mimik und Gestik, lustig nachzuspielen. Reue ist wichtig, doch ich kann sie nicht fühlen. Freude schwingt mit den euren Worten. Lebhaftes Treiben, komisch anzusehen. Das Handeln ist frei, ohne Bedenken. Ich kann nicht bedauern, wie soll ich mich umdrehen? Dringende Menschen, Tieren gleichzustellen. Milchige Scheiben, durch die sie mich ansehen. Ihr drängt mich ins Abseits, könnt mich nicht verstehen. Ich hab keine Lust, Moral zu interpretieren. Es freut mich, wenn ich dich zu was bringe. Sie sprechen von Liebe, wird nichts sein. Ich lächle, wenn ich dich imitiere. Es ist mir nicht wichtig, warum soll ich verzeihen? Wie soll ich Mitleid fühlen, wenn ich es nicht kenne? Ein gestorbenes Herz erzeugt keine Wärme. Echtes Feuer, wenn ich mich nicht verbrenne. Ein altes Vogelnest wirst du in meiner Brust finden. Ich danke dir, denn du hast mich dargestellt und hast ein Gefühl gesehen, wo sich nichts regt. Du hast mir geglaubt, doch was kann ich dafür? Komm, lies meine Lippen, du mechanisches Tier. Ich fühle mich frei ohne Bedenken. Der Blick ist so klar, wenn sich im Kopf nichts bewegt. Ich brauche dich und dich werd ich lenken. Los, wenn man sie nicht versteht. Wie soll ich Mitleid fühlen, wenn ich es nicht kenne? Ein gestorbenes Herz erzeugt keine Wärme. Ohne echtes Feuer mich nicht verbrenne. Ein altes Vogelnest wirst du in meiner Brust finden.